Kannst du nicht verstehen, dass die Erde sich noch lange nach dir dreht. Sag mir, warum bist du nicht mal einfach etwas ehrlich zu dir selbst, ein bisschen mehr Realist. Was ist wahr, was ist falsch, was ist wichtig und was nicht, was egal, was verwerflich, was betrifft auch dich. Zu viel Wut, zu viel Abgrund, tiefer Hass, mach mich angreifbar und mach mich schwach. Sei stark, doch leg diese Fesseln ab. Tu's jetzt und nicht erst am letzten Tag. Nichts ist zu spät, wenn du's wirklich willst. Sieh zu, dass du auch mal Liebe fühlst. Auge mal und Zahn und Zahn und Zahn. Wo liegt das Ende und wo der Anfang? Auge mal und Zahn und Zahn und Zahn und Zahn und Zahn. Auge mal und Zahn und Zahn und Zahn. Versteh doch, es dreht sich, wenn wir noch von vorne an. Denn nur ein Vergeben schafft völliges Leben. Komm schon von neu an. Komm schon von neu an. Große Wut, großer Zorn, unbegründet, völlig überflüssig, doch vor allem lächerlich. Sie ist ein Druck erzeugt gegen Druck, und wer austeilt, wird auch angegriffen. Und so wird es immer, immer, immer bleiben. Es ist Angst, es ist Frust, ein Komplex, eine Sucht, ein von Kindern symptomatisch verschleppter Wahn. Find den Grund, find den Sinn, find die Antwort und du kommst besser an. Sei stark, doch leg diese Fesseln ab. Tu's jetzt und nicht erst am letzten Tag. Nichts ist zu spät, wenn du's wirklich willst. Sieh zu, dass du auch mal Liebe fühlst. Auge mal und Zahn und Zahn und